dieses heute noch, du musst. So bin ich willig und bereit, den armen Leib, die abgezehrten Glieder, das Kleid der Sterblichkeit, der Erde wieder in ihren Schoß zu bringen. Mein Sterben